开个呀。 So then we will continue with our message, which is live and walk in the Spirit. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, lebe und wandle im Geist. Amen. To live and to walk in the Spirit. Vivre et marcher dans l'esprit. And we are to learn it. Wir müssen es lernen. Nobody is born with it. Niemand ist damit geboren. Personne est né avec ça. We are born into the natural world. Wir sind alle in die natürliche Welt geboren. Nous sommes nés dans les, and we learn everything. Wir lernen alles da, dort. Nous avons tout appris ici. So also as we are born into Christ's world. Genauso auch wie wir in die Welt von Christus geboren sind. We learn how to live in his world. Lernen wir in seiner Welt zu leben. On apprend de vivre dans son monde. If you are really saved. Wenn du wirklich errettet si tu es vraiment sauvé, you will love to learn how to live and walk in the Spirit. Wirst du es lieben zu lernen im Geist zu wandeln? Tu vas aimer d'apprendre de vivre et de marcher dans l'esprit. If you are really saved, wenn du wirklich errettet bist, si tu es vraiment sauvé, you will desire, and you know you will be your desire will be how you are going to live. And walk in the Spirit. Dein Wunsch wird danach sein, Jesus. In Christus zu wandeln und zu leben. Ton souhait va souhaiter de marcher et de vivre en esprit de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We know how people walk in the natural world. Wir wissen, wie Leute in der natürlichen Welt wandeln. On sait comment les gens marchent au monde naturel. We all come from there. Wir alle kommen von dort. Und nous tous, on vient de là. We were once there. Wir waren einst auch da. On était aussi là nous-mêmes. But now, no longer there. Aber jetzt gehören wir nicht mehr dorthin. Mais maintenant, nous sommes plus là-bas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you are really saved, wenn du wirklich errettet bist, si tu es vraiment sauvé, you will be hungry. Hungry after righteousness. Wirst du nach Gerechtigkeit hungern? Tu vas avoir la faim de la justice. Amen. Jesus said, "The hunger, those that are hungry and thirst after righteousness, He will feed them." Jesus hat gesagt, dass die, die nach Gerechtigkeit dürsten, füttern wird. Il a dit que eux qui ont faim de la justice, ils vont être nourris. Amen. If you are really saved, you will be hungry and thirsty of righteousness. Du wirst let us go to Matthew 5. Matthäus 5. Matthew 5. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. What are you hungry of? Wonach hungerst du? Tu as faim de quoi? Are you hungry of Christ's word? Bist du hungrig nach dem Wort von Christus? Tu as faim des paroles de Jésus Christ? Are you hungry to believe him? Bist du hungrig danach, ihm zu glauben? Tu as faim de le croire? Are you hungry to know the truth? Hungrig danach, die Wahrheit zu kennen? Et tu as faim de connaître la vérité? What he called the truth? Das, was Wahrheit nennt. C'est que lui, il appelle vérité. Matthew 5, verse 6. Matthäus 5, Vers 6. Matthäus 5, Vers 6. It's a blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you are really saved, you will be hungry of righteousness. Wenn du wirklich errettet bist, wirst du hungrig sein nach Gerechtigkeit. Si tu es vraiment sauvé, tu vas avoir faim de la justice. Amen. Again, we have, you know, as we are born into the natural world, we have been taught a lot of things. How to live and walk in the natural world. Als wir in die natürliche Welt geboren worden sind, haben wir gelernt, in dieser Welt zu funktionieren. Et quand nous sommes nés au monde naturel, nous avons appris comment vivre et marcher selon le monde naturel. And now we belong to Christ's world. Und jetzt gehören wir zur Welt von Christus. Et maintenant nous appartions au monde de Jésus-Christ. According to Colossians 1, let us go to Colossians 1. Colossiens 1. Amen. Mm-hmm. Colossians said that we have been translated into the kingdom of heaven. In Kolosser 1 steht, dass wir versetzt worden sind in das Königreich des Himmels. Et dans Colossiens 1, on a écrit que nous sommes maintenant à l'union avec Christ et au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12 and 13. 12 und 13. Verset 12 et 13. He said, giving thanks unto the Father, which hath made us, made to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We belong to another kingdom. Wir gehören zu einem anderen Königreich. Nous appartenons à un autre royaume. And that kingdom is called the kingdom of heaven. Und dieses Königreich wird das Königreich des Himmels genannt. Et ce royaume, c'est le royaume des cieux. And we are to allow the Holy Spirit to teach us how to live there. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist uns beibringt, wie wir dort zu leben haben. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous montrer comment vivre là-bas. Without the power of the Holy Spirit, no one can live and walk in the kingdom system. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kann niemand nach dem System vom Königreich leben. Sans la puissance du Saint-Esprit, personne n'est capable de vivre au royaume des cieux. We need the Holy Spirit to teach us. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das beibringt. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous teach us how to live in the kingdom of heaven. Dass er uns beibringt, wie wir im Königreich des Himmels leben. Qui nous montre comment vivre au royaume des cieux. And that's why we are, you know, he's teaching us right now also. Er bringt es uns gerade bei. Et il le fait maintenant sur place. Now that is why you are to know that my teaching you is not my teaching. Deswegen solltet ihr wissen, dass meine Lehre ist keine menschliche Lehre. Et c'est ça pourquoi vous devez savoir que mes messages ne sont pas le message de l'homme. But the Holy Ghost teaching. Aber die Lehre des Heiligen Geistes. Mais c'est le message du Saint-Esprit. He is the one teaching you. Er ist derjenige, der uns belehrt. C'est lui qui t'éduque. Remember, the Holy Spirit is a spirit. Erinnere dich daran, der Heilige Geist ist ein Geist. Rappelle-toi, le Saint-Esprit est un esprit. You need a body. Er braucht einen Körper. Il a besoin d'un corps. To go through. Um zu arbeiten. Und teach us. Travers. Und uns zu belehren. Et pour nous montrer tout. Praise the Lord. Hallelujah. We need a body to go through and teach us, and that's why I'm even here. Er braucht einen Körper, durch den er uns belehren kann. Deswegen bin ich auch hier. Il a besoin d'un corps pour travailler, et c'est ça pourquoi je suis ici. If he is not living in me, I cannot teach what I'm teaching. Wenn er nicht in mir leben würde, könnte ich nicht das lehren, was ich lehre. Et si le Saint-Esprit ne voulait pas vivre en moi, je pouvais pas être capable. Let's go to Matthew 10, please. Matthew 10. Matthew 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We are vessels for him. Wir sind Gefäße für Jesus. Nous sommes des vaisseaux pour lui. Amen. Amen. We are vessels for Christ. Wir sind Gefäße für Christus. Nous sommes des vaisseaux pour Christ. Jesus said it in Matthew 10. And there are many places that we'll go to that of Matthew 10. Matthäus 10. Matthew 10. Verse 19 and 20. 19 und 20. Verse 19 et 20. He said, but when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak. For it shall be given you in that same hour what you shall speak. Mm-hmm. Verse 20. For it is not you that speak, mm-hmm. but the Spirit of your Father which speaketh in you. Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit of our Father that speaketh in us. Der Geist unseres Vaters, der durch uns spricht. Et c'est l'Esprit de notre Père qui parle de nous. Amen. Amen. And also, if you go to the Luke version of it, the Spirit of the Father. He said, the Spirit of your Father. Then in Luke version, Luke 12, 12. Let's go to Luke 12, 12. Lucas 12, 12. On va lire maintenant Luke 12, 12. Luke 12, 12. Lucas 12, verse 12. Luke 12, 12. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, for this Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Praise the Lord. Hallelujah. It means the Spirit of your Father is the Holy Ghost. Der Geist eures Vaters ist der Heilige Geist. Verset 12 nous montre que l'Esprit du Saint-Esprit est l'Esprit de Père. I hope you can get it. Mm-hmm. The Spirit of Christ is the Holy Spirit. Der Geist von Christus, der Heilige Geist. L'Esprit de Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Our body is a vessel for him. Unser Körper ist ein Gefäß für ihn. Notre corps est un vaisseau pour lui. I don't teach without the Holy Spirit. Ich lehre nicht ohne den Heiligen Geist. Je ne prêche pas sans le Saint-Esprit. He teaches through me. Er lehrt durch mich. Il prêche à travers de moi. Praise the Lord. Amen. And also Christ wants us to learn how to do everything in the Spirit. Und Christus will, dass wir lernen, alles im Geist, wie wir alles im Geist machen. Et Jésus Christ veut qu'on apprenne de faire tout en esprit. Praise the Lord. Amen. He wants us to learn how to do everything in the Spirit. Er will, dass wir lernen, wie wir alles im Geist machen. Il veut qu'on apprenne comment on fait tout en esprit. Luc 12, verset 12. Spiritual world is our world. Die geistliche Welt ist unsere Welt. La vie spirituelle est notre vie. The spiritual world of Christ. Amen. Die geistliche Welt von Christus. Le monde spirituel du Christ. Amen. Amen. You have to grow out of this world. Wir müssen aus dieser Welt herauswachsen. Tu dois sortir de ce monde. Amen. Grandir de ce monde. According to the Bible, Satan is the god of this world. Nach der Bibel ist Satan der Gott dieser Welt. Selon la Bible, c'est le diable qui est le dieu de ce monde. Christ is the god of his own kingdom. Aber Christus ist der Gott seines eigenen Königreiches. Mais Jésus-Christ est le roi ou le dieu de son propre royaume. And that's why he wants us to learn how to walk, how to live and walk in his kingdom. Deswegen will er, dass wir lernen, in seinem Königreich zu leben. Et c'est pourquoi il veut qu'on apprenne comment vivre et marcher dans son royaume. He also called us light. Er nennt uns auch Licht. Il nous appelle aussi la lumière. If you live in you, you are the light of this world. Wenn er in dir lebt, bist du das Licht dieser Welt. Et si il vit en toi, tu es la lumière de ce And monde. And he wants you to walk as children of light. Er will, dass wir als Kinder des Lichts leben. Ephesians 5:8. Let's go to Ephesians 5:8. Il veut qu'on marche comme des enfants de la lumière. Ephesians. Ephesians 5:8. Ephesians 5, verset 8. For you were sometimes darkness, but now are you light. Are we there, please? Amen. For you were sometimes darkness, but now are you light. I hope you are there. 5, verset 8. Ephesians 5. Verse 8. He said, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. He wants us to learn, you know, to know that we are light. We are the light of this world. Er will, dass wir so wandeln, dass wir wissen, dass wir das Licht der Welt sind. Et puis Jésus-Christ veut qu'on comprenne que nous sommes la lumière de ce monde. We are light in the Lord. Wir sind Licht im Herrn. Nous sommes la lumière en Christ. And we are to learn how to walk like children of light. Und wir müssen lernen, wie wir als Kinder des Lichts wandeln. Et nous devons apprendre comment marcher comme des enfants de la lumière. Praise the Lord. Don't walk like them. Wandle nicht so wie sie. Ne marche pas comme eux. Don't think like them. Denk nicht so wie sie. Ne pense pas comme eux. Don't take decision like them. Treffe nicht die gleiche Entscheidung ne wie sie. Ne prends pas des décisions comme eux. Learn how to do everything in the spirit. Lerne alles im Geist zu tun. Apprends de faire tout dans l'esprit. Amen. Amen. You know, in happy people, we help in the spirit. Wenn wir Leuten helfen, helfen wir im Geist. Et quand on aide les gens, on aide en esprit. Amen. Amen. Our focus should be to bring them to Christ if they don't have Christ. Unser Fokus sollte sein, sie zu Christus zu bringen, wenn sie Christus nicht haben. Et notre concentration doit être que si ils n'ont pas Jésus-Christ, de l'amener vers Jésus-Christ. If they have Christ, our focus is that we are one in Christ and we continue to be one in Christ. Und wenn sie Christus haben, liegt unser Fokus darauf, dass sie in Christus bleiben. Et si les gens ont déjà Jésus-Christ, là notre concentration est qu'on continue d'être un en Christ. Also in loving people. Auch wenn wir Menschen lieben. Même quand on aime les gens. We have to love in the spirit. So wir im Geist lieben. On doit aimer en esprit. We have to love God kind of love. Gottes Liebe weitergeben. On doit continuer avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. You are to love God kind of love. You love your husband. You love your wife with God with Christ's love. Wir lieben unsere Ehepartner mit Gottes Liebe, mit der Liebe von Christus. Et on aime nos femmes ou nos maris avec l'amour de Dieu. The Lord is not going to give you a partner that you are going to love him with the natural love. Der Herr wird dir nicht einen Partner geben, den du mit der natürlichen Liebe lieben wirst. Et Dieu va pas te donner un partenaire que tu vas aimer avec l'amour naturel. Amen. Whoever is going to give you is going to be the love. It's going to be you loving that person with his own kind of love. And that person loving you in return with Christ's love. Diese Person wird dich in Christus lieben und du wirst die Person auch zurück in Christus lieben. Et toi, tu vas aimer la personne avec l'amour de Dieu et la personne va t'aimer aussi avec l'amour de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So also in correcting people. Genauso auch, wenn wir Leute berichtigen. Et aussi, quand tu corriges les gens. Amen. Amen. And also in settling cases. Wenn wir einen Streit schlichten wollen. Ou quand tu résoudre des problèmes. Amen. Amen. Everything must be done in the spirit. Alles muss im Geist getan werden. Tout doit être fait en esprit. We belong to the spiritual world of Christ. Denn wir gehören zur geistlichen Welt von Christus. On appartient au monde de Jésus-Christ. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. 1. Korinthians 6. 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. We quickly read from verse 1. 1. Praise the Lord. Amen. He said, "Dear, any of you having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints." Amen. Amen. Verse 2. "Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you," are you getting it? "Are you unworthy to judge the smallest matters?" Verse 3. Verset 3. "Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life?" Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 4. 4. "If then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church." Verse 5. "I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren." Verse 6. "But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers." Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Verse 7. Verse 7. "Now therefore, there is utterly a fault among you, because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourself to be defrauded?" Are you getting it? Mm-hmm. Verse 8. Verse 8. "Nay, you do wrong and defraud, and that your brethren." Praise the Lord. Amen. And in verse 9, it says, "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?" Mm. Unrighteous, those that do not believe in Christ. Die nicht an Jesus Christus glauben. Alle injustes qui ne croient pas à Jésus Christ. Unrighteous, those are those that never believe in Christ. Die Leute, die ohne Gerechtigkeit sind, die ohne Christus sind. L'injuste qui ne croit pas Jésus Christ. Mm-hmm. Believing Christ is our righteousness. Weil an Jesus Christus zu glauben, das ist unsere Gerechtigkeit. Amen. Croire en Jésus Christ, c'est notre justice. Praise the Lord. Amen. "Be not deceived, neither fornicator, nor idolaters, nor adulterer, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revellers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are going to judge the angels. Wir werden über die Engel richten. On va juger les anges. If we cannot judge the little things among us today, wenn wir die kleinen Sachen nicht errichten können, et si on ne peut pas juger les petites choses entre nous, how can we judge the angels? Wie können wir dann über die Engel richten? Comment on peut juger les anges? That's what the Bible is telling us here. Das ist das, was die Bibel uns hier sagt. C'est ça ce que la Bible nous dit. It means heaven starts from here. Das heißt, der Himmel fängt von hier an. Ça veut dire le royaume de ceux commence ici à la terre. You know, Jesus said the same thing to Nicodemus in John 3. Let's go back. Let's go to John 3, please. Go to John 3. Jean 3. Verse 12. He said, if I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If we cannot even get earthly things, how can we get heavenly things? Wenn wir das Irdische noch nicht mal verstehen, wie dann das Geistliche? Si on ne peut pas comprendre les choses terrestres, comment on va comprendre les choses célestes? Even in comfort also, we are to comfort in the spirit. Comfort one another in the spirit. Einander trösten sollen wir auch im Geist. Et nous devons, on doit aussi se conforter en esprit. We comfort one another in the spirit and not in the flesh. Wir sollen einander im Geist trösten, nicht im Fleisch. On doit nous consoler en esprit et pas dans la chair. 2 Corinthians 1. Let's talk about the place. 2 Corinthians 1. 2 Corinthians 1. We read from verse 3. Verse 3. It says, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is the God of all comforts. Unser Gott ist der Gott allen Trostes. Et notre Dieu, le Dieu de la pitié. Amen. Mm. Praise the Lord. Verse 4. He said, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He is our comforter. Amen. Er ist unser Tröster. C'est Dieu qui nous console. Then verse 5, he said, for as the suffering of Christ abound in us, so our consolation also abound by Christ. Amen. Amen. Amen. And when, verse 6. And verse 6. 6. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings, which are also suffered. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Verse 7. Verse 7. And our hope of you is steadfast, knowing that as you are partakers of the suffering, so shall you be also of the consolation. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. As you choose to follow him, he comforts you along the line. Amen. Wenn wir uns entscheiden, ihm zu folgen, dann tröstet uns. Et quand tu choisis de suivre Jésus-Christ, il est ton consolateur. You never choose to follow him and never that he rejects you and never comforts you. Er gives you strength. Amen. He strengthens you to continue to move on. Er stärkt dich, damit du weiter ihm folgen kannst. Et quand tu es à la côté de Jésus-Christ, il va jamais te rejeter, mais il est une personne qui va te consoler toujours dans n'importe quelle situation pour que tu continues en lui. It is not comforting one another in the flesh, but in the spirit. Und dieser Trost ist nicht Fleisch, sondern im Geist. Et c'est pas qu'on se console dans la chair, mais dans l'esprit. Christ is our comforter. Christ ist unser Tröster. Amen. Le Christ est notre consolateur. We comfort ourselves in him. Wir trösten einander in ihm. Comfort one another in him. Wir trösten auch uns selbst in ihm. On console nos frères et sœurs en lui. Amen. Amen. You know, Jesus comforted, you know, John the Baptist in prison. Jesus hat Johannes den Täufer im Gefängnis getröstet. Et même Jésus a consolé Jean-Baptiste au prison. The comfort was not of the flesh, but of the spirit. Dieser Trost war nicht vom Fleisch, sondern vom Geist. Il a fait ça en esprit et pas dans la chair. In Matthew 11, he referred John So the scripture. Matthäus 11 hat Johannes auf die Schrift verwiesen. Et dans Matthieu 11, il a référé Jean-Baptiste dans les Scriptures. Remember, John was in problem. Erinnert euch, Johannes hatte Probleme. Jean-Baptiste avait un grand problème. Amen. And he needed the comforter. Und brauchte den Tröster. Il avait besoin d'un consolateur. Amen. And Jesus clearly comforted him. Jesus hat ihn wirklich getröstet. Et Jésus-Christ lui a vraiment consolé. With the comfort that man cannot even understand. Mit dem Trost, den die Menschen nicht verstehen können. Amen. Praise the Lord. Let us go to Matthew 11. I hope you are getting all one after the other. Amen. We keep on going to the verses so that you are used to them. Amen. Matthew 11. Wir gehen immer wieder zu den Versen, damit ihr euch an diese Verse gewöhnen könnt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11. Somebody was in problem. Jemand hatte Probleme. Quelqu'un avait un problème. Amen. I don't know what you are facing today. Ich weiß nicht, was du heute vor Augen hast. Je sais pas ce que toi tu as. But you need a comforter. Du brauchst einen Tröster. Tu as besoin d'un consolateur. And that comforter you already have him. Diesen Tröster hast du schon. Et tu l'as déjà. And that comforter is Christ. Dieser Tröster ist Christus. Et le consolateur est Jésus Christ. Amen. Amen. You know, John had to send people to the comforter. Johannes hat musste Leute zum Tröster schicken. Et Jean-Baptiste avait aussi envoyé les gens au consolateur. Praise the Lord. Mm-hmm. And from verse 1, he said, and it came to pass when Jesus has made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, are thou he that should come, or do we look for another? Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. You know, as things get tighter, if you are not solid in Christ, you will doubt him. Wenn die Luft dünner und dünner wird und du nicht solid in Christus bist, wirst du ihn anzweifeln. Si par exemple tu es pas fort en Christ, tu vas aussi commencer à douter Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that John was hearing it very hot. It was getting tighter. Amen. Für Johannes wurde es langsam brenzlig. Et pour Jean-Baptiste, ça devenait toujours de plus en plus difficile. And Jesus answered and said unto them, to the disciples. Verset 4. Amen. You know, we just need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. We need to remind ourselves of Christ. Wir müssen uns an Christus erinnern. On doit se rappeler à Jésus-Christ. We need to allow our focus to be Him. Zulassen, dass unser Fokus auf ihm alleine liegt. Que notre concentration soit sur Him alone. Auf ihm allein. Lui tout seul. Amen. Amen. You know, somebody died some time ago. And I was there, you know, the mother of the child. You know, I could see how people were comforting this woman. For them, it was all about, you still have a son, you still have a son, you still have a son. I don't know if you are getting it. Circa 2 Jahren ist die Tochter einer Familienfreundin verstorben. Und ich habe gesehen, wie sie diese Mutter fleischlich getröstet haben und ihr immer wieder gesagt haben, du hast immer noch einen Sohn, auf dem du immer, der noch für dich da ist und der dich nicht verlassen hat. Schau doch auf deinen Sohn, fokussiere dich jetzt auf deinen Sohn. Your son needs you. Your son is here. Dein Sohn braucht dich jetzt, besonders jetzt. Aber ihr seht, ihr Trost war fleischlich und ist zeitlich. Amen. Je connais une femme qui a perdu sa fille quelques années passées et puis je pouvais voir comment les gens ont consolé cette femme. Ils ont dit par exemple que tu as toujours un fils, ne sois pas triste, tu as aussi un enfant. Mais on peut voir clairement que tout ce qu'ils ont dit c'est temporaire et puis charnel parce que qu'est-ce qui va se passer si elle perd aussi son fils? Tout est temporaire. But I was always telling her, allow Christ to be your comforter. Ich habe immer gesagt, lass sie zu. Dass Christus dein Tröster ist. Schau auf Christus. Mais je l'ai dit que tu dois laisser Jésus-Christ être ton consolateur. Take your eyes away from outside. Nimm deine Augen weg von dem Äußeren. From anybody. Von dem Fleisch. Enlève des yeux de la chair ou bien de quelqu'un d'autre. You have Christ. If you have Christ, allow Christ to be your everything. Wenn du Christus hast, lass hold on Christus to, dein alles. Hold him tight. Halte ihn fest. Tu dois te concentrer à Jésus-Christ puis toucher seulement Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, she will even prefer. I know that in the natural world, people will prefer that of the flesh than that of the spirit. Then we don't have that of the flesh. We give what we have. Würde die Welt lieber, oder würde sie sich lieber den Trost der Welt wünschen in dieser Zeit. Aber wir geben das, was wir haben. Wir haben Christus und den geben wir weiter. Et je sais que le monde préfère toujours la consolation de la chair, mais nous, nous avons Christ, et puis c'est pourquoi on donne ce que nous avons. You know, Jesus comforted John in the spirit. Jesus hat Johannes getröstet im Geist. Jésus-Christ a consolé Jean-Baptiste en esprit. You know, John might even prefer that of the flesh. Johannes hat vielleicht, ihm ist vielleicht das vom Fleisch lieber gewesen. Et peut-être Jean-Baptiste a préféré la consolation de la chair. But Jesus does not have that of the flesh to give to aber you. Aber Jesus hat nicht das Fleischische, was er dir gibt. Mais Jésus-Christ n'a pas la consolation charnelle. All he has is spirit. Alles, was er hat, ist Geist. Ce qu'il a, c'est l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 5, he said, and verset 5. The plan received from verse 4, sorry. Jesus answered and said unto them, 4. Go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Blessed is he whosoever will not complain. Gesegnet ist der, der sich nicht beschweren wird. C'est lui qui ne va pas se plaindre. Praise the Lord. Hallelujah. It's not the beginning. Who can make it to the end? Es geht nicht mehr who can hold on to Christ bis zum Ende festhalten? Et c'est pas qui commence mais qui peut continuer avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Everybody can shout hallelujah when things are moving on fine. Jeder kann Halleluja singen, wenn die Dinge gut laufen. Et tout le monde peut crier hallelujah si tout va bien. What about when nothing is working? Was, wenn nichts funktioniert? Et qu'est-ce qu'il y a si rien ne marche? From fry pan to fire. Und es immer schlimmer und schlimmer wird. Et si ça devient de plus en plus difficile. Amen. Are you still going to hold on to him? Wenn wir ihn dennoch festhalten. Est-ce que tu vas continuer avec Jésus-Christ, tu vas le tenir? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And as they left, they departed. Verse 7. Verse 7. Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye? You know, he was not talking of the comfort in the flesh. He started talking about the comfort in the flesh. Er hat über den Trost im Fleisch gesprochen. Is somebody getting something here? Et ici en verset 7, il a parlé de la consolation de la chair. You know, he did. When the disciples were there, he did not say those of these things. When they left, are you getting it? Let us learn to live in the spirit. Lass uns lernen, im Geist zu leben. Und apprendre d'être dans l'esprit. Amen. Amen. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the wind? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. Verse 9. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, I'm more than a prophet. Can you see it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. So also, our comfort in one another should be of the spirit. Unser Trost sollte im Geist sein. Et si on se console, ça doit être dans l'esprit. Amen. You know, that of the spirit might sound even wicked. Das vom Geist hört sich vielleicht böse an oder gleichgültig an. Et celle de l'esprit peut-être ça semble ignorant ou bien méchant. That of the flesh might even sound better. Das vom Fleisch hört sich besser an. Et de la chair ça semble toujours plus attractive. But remember, the flesh profited nothing. Aber erinnert euch, dass das Fleisch nichts nützt. Mais la chair, ça sert à rien. It is only that of the spirit that giveth life. Aber nur das vom Geist that giveth life. Bringt Leben. Seulement l'esprit donne la vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Jesus referred John to the truth. Jesus hat Johannes auf die Wahrheit verwiesen. Et Jésus-Christ a référé Jean-Baptiste à la vérité. Our comforter is in Christ Jesus. Unser Trost ist in Christus Jesus. Notre consolation est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In correcting people. Wenn wir einander belehren, we are also to allow it to be of the Spirit. Müssen wir auch zulassen, dass das im Geist passiert. Und auch sie lassen, dass das soit, und auch autorisieren, dass das soit. Correcting people should be to save them and not to destroy them. Leute belehren muss dazu dienen, zu retten und nicht zu zerstören. Et corriger les gens, c'est pour sauver les gens et pas pour les détruire. To save and not to condemn and not to destroy. Zur Errettung, nicht zur Zerstörung. C'est pour sauver, pas pour condamner. Amen. Amen. We are to be there for one another in the spirit. Wir sollten da füreinander sein im Geist. On doit être là pour les uns les autres dans l'esprit. Galatiens 6:1. Praise the Lord. Galatians 6:1. It says, brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering yourself, lest thou also be tempted. Praise the Lord. Hallelujah. We correct people, we correct one another in the spirit and not in the flesh. If belehren einander im Geist und nicht im Fleisch. On corrige les uns l'un les autres dans l'esprit et pas dans la chair. If not, we will fall. Sonst werden wir selber fallen. Sinon, nous-mêmes, on va tomber. In flesh, we will be destroyed with them. Sonst werden wir mit ihnen zerstört. Et dans la chair, on va être aussi détruit avec eux. Amen. In the spirit, that is where you yourself can stand firm. And they also. They might not like it. They might It might be too hot for them, but it is for salvation for them. Vielleicht wird ihnen das ungemütlich, aber dennoch dient es zu ihrer Rettung. Et peut-être ils ne vont pas aimer ta correction, mais c'est pour leur salut et pas pour la pour le détruire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also, in improving things, we prove in the spirit. Auch wenn wir Dinge prüfen. 1 Thessalonians 5. Wir prüfen Geist. Proving things, we prove in the spirit. Mm. Et quand on juge, on examine les choses, on les fait en esprit. 1 Thessalonians 5:21. 1 Thessalonica 5. It's a proof of all things. 1 Thessalonians 5:21. Prove all things. Not in the flesh, but in the spirit. Nicht im Fleisch, sondern im Geist. Examinez toutes choses, pas dans la chair, mais dans l'esprit. 5:21. Amen. If you do not prove in the spirit, you will fall along with them. Wenn du nicht im Geist prüfst, wirst du mit ihnen fallen. Et quand tu n'examines pas dans l'esprit, tu vas tomber aussi avec eux. Amen. We want to know it's a committee, it's a command that we prove all things. Es ist ein Befehl, dass wir alles prüfen. C'est un commandement qu'on doit tout examiner. And to prove things, you have to first of all know the truth. Und Dinge zu prüfen, müssen wir die Wahrheit erstmal kennen. Et pour examiner des choses, tu dois connaître la vérité. What Christ called the truth is what you are going to use to prove all things. Was Christus Wahrheit nennt, das nutzen wir, um zu prüfen. Is somebody getting it? Et c'est que Jésus-Christ appelle la vérité, ça c'est que tu utilises pour juger tout. The fruit of the Spirit is what you are going to prove. It is what you are going to use to prove all things. Die Frucht des Geistes, damit werden wir alle Dinge prüfen. Le fruit de l'esprit, c'est ça, c'est que tu vas utiliser pour tout juger. God kind of love, God kind of joy, God kind of peace. Gottes it Frieden, is what Gottes you are going to use to prove things. Das nutzen wir, um Dinge zu prüfen. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, c'est ça, c'est que tu vas utiliser pour juger des choses. Amen. Amen. What Christ called goodness. Was and not what this world calls good. Nicht, was diese Welt gut nennt. C'est que Jésus-Christ appelle la bonté, pas ce que le monde appelle bonté. Amen. Amen. I hope you remember that of Peter. You will know that. It's what this world calls good. Die bei Petrus but not what Christ calls good. Als er gesagt hat, du wirst nicht sterben. Es ging um das Gute der Welt, nicht das Gute von Christus. Si par exemple on se rappelle à Pierre, il a dit à Jésus-Christ, tu vas pas mourir, mais c'était la bonté de ce monde, et c'était pas la vérité de Dieu. Immediately, Jesus knew that this is from Satan. Direkt wusste Jesus, dass es von Satan ist, das Gute dieser Welt. Et Jésus savait directement que c'est la bonté du diable. Praise the Lord. And we have to be very fast in proving things. Wir müssen schnell daran sein, Dinge zu prüfen. On doit être vraiment vite quand on examine les choses. Amen. Jesus wants us to judge all things. Jesus will, dass wir alles prüfen. Et Jésus veut qu'on juge tout. In John 7, verse 24, he said, judge righteously. In Johannes 7 sagt er, richte gerecht. Et en Jean, dans Jean 7, il a dit, on doit juger juste. How do you judge righteously? You judge in the spirit. Wie richten wir gerecht, indem wir im Geist richten? Et tu juges juste quand tu juges dans l'esprit. And until you know the truth, what Christ called the truth, you can never judge righteously. Erst wenn wir die Wahrheit kennen, werden wir gerecht richten können. Et seulement quand tu connais la vérité, c'est là où tu peux juger juste. You know, Jesus said in John, is it John or Matthew? He said, judge not that you may not be judged. Why? Because judging in the flesh is so dangerous. Wir sollen nicht richten, weil sonst werden wir gerichtet. Es bezieht sich ja darauf, dass wenn wir im Fleisch richten, ist das gefährlich, weil wir dann auch gerichtet werden können, wenn wir nach fleischlichen Maßstäben richten. Matthäus, da ist Matthäus 7. Matthäus 7. Et la raison pourquoi Jésus a dit qu'on doit juger dans la chair, c'est parce que nous-mêmes aussi on veut être jugés. Directement, on va lire maintenant Matthieu 7. He said, judge not that you may, that you be not judged. Richte, damit du nicht gerichtet wirst. If you are judging the flesh, you are judging yourself indirectly. Wenn wir im Fleisch richten, dann richten wir uns selbst damit. Et quand tu juges dans la chair, tu te juges toi-même aussi directement. We judge, but we judge in the spirit. Wir richten im Geist. On juge, mais on juge en esprit. Put something here, go to John 7, verse 24. Johannes 7, 24. Jean 7, verset 24. Jean 7, 24. He said, judge not according to appearance, but judge righteous judgment. Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Johannes 7, 24. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conforme à ce qui est juste. Are you getting it, please? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. Correction is not to destruction. Is not for destruction. Belehrung ist nicht zur Zerstörung da. La correction c'est pas pour détruire. It is not to destroy people. Es ist nicht da, um Leute zu zerstören. C'est pas là pour détruire. But to save them. Um zu retten. Mais pour les sauver. Amen. And stop offending one another in correction. Hört aufeinander zu. In the name of correction, correcting one another. Zu kränken im Namen von Belehrung. Et arrêtez de. Et arrêtez d'offenser les uns les autres au nom de la correction. A husband is to correct wife if the wife is going wrong, if the wife is in the flesh. But don't allow your correction, your correcting her to be destruction, to bring her down, to make her to be offended. Amen. Ehepartner sollten sich gegenseitig belehren, aber diese Belehrung sollte nicht Kränkung sein, sondern es sollte dazu dienen, einander aufzubauen, nicht zu zerstören. Et quand tu corriges, par exemple, ta femme ou ton mari, ça doit être dans l'esprit et pas. Et tu dois arrêter de la corriger pour l'offenser. Oui, amen. De la corriger pour l'offenser. Praise the Lord. Hallelujah. In your correction, if you are destroying somebody, you know, if you're in your correcting one another, if you are destroying, you are doing more harm than good. Remember Matthew 18. Mm. Wenn wir in unserer Belehrung einander versuchen zu zerstören oder runterzuziehen, müssen wir an Matthäus 18 denken. Et quand on utilise God notre correction pour détruire les uns les autres, on doit penser à Matthieu 18. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 18. Matthieu 18. 18. Matthieu 18. Amen. Amen. Verse 6 and 7. 6 und 7. Verse 6 et 7. He said, but whoso shall offend one of these little ones, which believe in me. You know, these little ones might even make mistakes. But you correct them in Christ. Können Fehler machen, you aber correct sie one another in Christ. In Christus. Are you getting it? Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il voudrait mieux qu'on lui attache au cou. No, you know, children are full of mistakes. Kinder don't know that. Fehlern. Before they know it, they mess up everything. Bevor man's weiß. And their father is always there to pack up the mess. Machen sie überall Unfug, aber der Herr ist da, um all diesen Unfug wieder einzusammeln. On sait que les enfants sont toujours, ils sont là et puis ils font toujours des bêtises, mais leurs parents sont toujours là pour leur pour les aider, pour corriger. Praise the Lord. But whoso shall offend one of these little ones, which believe in me, it will be better for him that a maestro. You know, here for years I thought it was unbelievers or believers. Not knowing that it's also believers to believers. Ich dachte hier jahrelang, dass es darum geht, dass wir Ungläubige uns provozieren, aber hier geht es auch darum, wenn wir einander im Königreich Gottes provozieren. For so many people, you know, they are in the house, the outside that they don't even provoke them, but their husband is the one that provoked them. That do not them for their wife is the one that provoked. That they cannot even speak. Are you getting it? Und leider gibt es viele Leute, Kinder Gottes, wo in ihren Ehen, wo sie zu ihren Ehepartnern so gemein und so teuflisch sind, aber zur Außenwelt sind sie wie Engel. Et très souvent on peut voir que par exemple au mariage, dans le mariage, il y a des partenaires qui sont vraiment très méchants dans leur ils sont méchants aux leurs partenaires, mais chez les autres, ils sont gentils. It is not being religious, but being you know it's not being spiritual. The spiritual of Christ, to be in the spirit of Christ, the Christ now walking and not man walking. Is Christ correcting through you? Christus and not you correcting. Und nicht wir im I don't Christ know if you get it. Et quand tu corriges, c'est Jésus Christ qui corrige à travers de toi et pas toi-même. Amen. Amen. You know, we have to stop offending one another. Wir müssen aufhören, einander zu kränken. Through correction, what we call correction. And we use the name of Jesus to wrap it. Und wir, weil wir den Namen von Jesus nutzen, um das dann halt zu verstecken. Et on doit arrêter de nous corriger, de nous offenser quand on se corrige. Et puis, très souvent, on couvre cette correction dans la chair avec le nom de Jésus-Christ. And in verse 7, we say, what unto the world because 7. Of offenses? Ralph, can you help us to read verse 7, Schat? Sehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, der durch den Anstoß zur Sünde kommt. Praise the Lord. Hallelujah. This year is also talking about you and me. Durch den der be there for one another. Durch den. Correcting one another. Sorry. Amen. Wir sollen füreinander da sein und einander in Christus belehren. Woe unto the world because of offenses. For it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offenses cometh. Mm. Offense cometh. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Go to 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Please learn to repent. Vous devez apprendre de se repentir. Learn to repent. Lernt Buße zu tun. Apprenez de se repentir. Learn to take to correction. Lernt euch verbessern zu lassen. Apprenez d'être d'accepter la correction. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The First Corinthians 2. Erst Korinther 2. Verse 11. Verset 11. He said, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the spirit of God. Praise the Lord. Amen. We do all things in the spirit. Wir tun alles im Geist. Und fait tout dans l'esprit. Amen. We allow the Spirit of Christ in us to do all things. Wir lassen zu, dass der Geist Gottes in uns alles tut. Et on laisse, on autorise l'Esprit de Dieu de travailler à travers de nous. He said in verse 12, now we have received not the Spirit of this world, but the Spirit which is of God. Can you see that we have different spirits? Mm-hmm. Our spirit and their spirit are not the same. Mm-hmm. Deren Geist we don't have the same spirit like them. Amen. Are you getting et it? On peut voir que nous avons reçu l'esprit de Dieu et pas l'esprit du monde. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est différent comparé avec ce que le monde, comment le monde travaille. He said that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. Okay. 15. Verse 15. He said, but he that is spiritual judgeth all things. You see it? Mm. He said, he that is spiritual, der geistliche Mensch dagegen, we judge all things. Er beurteilt alles. Et l'homme qui est guidé par le Saint-Esprit peut tout juger. Amen. Amen. You know, we judge all things. Wir richten über alles. On juge, okay, on juge tout. We judge all things in the spirit. Wir richten alles im Geist. On juge tout en esprit. How do we judge all things in the spirit? We judge all things in Christ Jesus. Wir richten alles in Christus Jesus. Et on juge tout en esprit. Amen. Mm-hmm. If you do not know the truth, you cannot judge all things. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, can't judge nothing. Werden wir über nichts richten können. Et si tu ne connais pas la vérité, là, tu n'es pas capable à juger quelque chose. You know, when people speak or they write things out in internet, we always judge the spirit. You know, don't what they write. You know, they might cover it with Jesus, but judge the spirit. Wenn Leute etwas posten im Internet oder veröffentlichen, können wir den Geist, können wir direkt das prüfen und wissen, ob das die Wahrheit ist oder ob das vom Teufel ist. Et même si par exemple les gens prêchent en internet et puis on voit qu'ils couvrent toutes les choses avec le nom de Jésus-Christ, on doit être capable à tout juger en esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. People's decision reveal who they submit to. Die Entscheidung der Menschen offenbaren, wem sie sich hingegeben haben. Et la décision des gens, ça montre à qui ils se soumettent. Just like Romans 6, verse 16 said. Amen. Romans 6, 16. Could you go there, please? Romans 6, 16. Romans 6, verset 16. He said, know you not that to whom you yield yourself servant to obey, is servant you are to whom you obey. Praise the Lord. Romans 6, verset 16. Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Amen. Amen. People's action and reaction reveal who they submit themselves to. Who they yield themselves to. Die Aktion und Reaktion der Menschen zeigt, wem sie sich hingegeben haben. Les actions et les réactions des gens, ça montre à qui ils se soumettent. Whoever you yield yourself to will take decision through you. Denn die Person, der du dich hingibst, die wird durch dich Entscheidungen treffen. À qui tu te soumets puis tu obéis, c'est lui qui va prendre des décisions à travers de toi. Everything must be of the Spirit. Amen. Alles muss vom Geist sein. Tout ça doit être de l'esprit. In choice. In der Entscheidung. Dans les décisions. Amen. Whatever you choose. Was immer du wählst. Dans tout ce que tu choisis. Amen. We don't choose after flesh. Choose after the Spirit. Du wählst nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Et tu choisis pas à travers la chair, mais à travers l'esprit. If you remember 1 Samuel. Und ich an 1. Samuel erinnert. 1. Samuel 16. 1. Samuel 16. 1. Samuel 16. You know, the Lord said, I judge not after the flesh, but after the spirit. Der I sagt, see the heart. Ich richte go there, let's go there, please. Ich richte nicht nach dem Fleisch. 1. Samuel 16. So nach dem Herzen. Dieu dit que je ne juge pas à travers la chair, mais à travers l'esprit. Amen. Amen. 1. Samuel 16. 1. Samuel 16. You know, when the Lord said, Samuel to go anoint David. Als der Herr Samuel geschickt hat, um David zum König zu salben. Et quand Dieu a envoyé Samuel de oindre Saül. Because of time we read from verse 6. Vers 6, 1. Samuel 16, 6. Amen. And here look at it from verse 6. And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab. And said, surely the Lord's anointing is before him. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Samuel was in the flesh. Samuel hat auf das Fleisch geguckt. Samuel a vu la chair. Remember, King Saul was so huge. Weil König Saul, der war riesig. Et parce que le roi Saül était grand. So also was Eliab. Genauso auch Eliab. Mais comme ça aussi Eliab. Amen. And you know, Samuel wanted to just, you know, he saw Eliab, he said, this is the anointed, this is the one he is to anoint. Und that the Lord said unto Samuel, verse 7. Und Samuel hat Eliab gesehen und gesagt, boah, der sieht genauso aus wie der momentane König, ist genauso groß und stark und breit, das ist sicherlich der Nächste, das ist der Nachfolger. Et Samuel l'a jugé dans la chair quand il a vu Eliab, parce qu'il s'est rappelé au roi Saül, il avait vu qu'il s'est semblé beaucoup. Mais dans verset 7, on voit la réponse de Dieu. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him for the Lord. Seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance. But the Lord looketh on the heart. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also, if we go to Genesis 13, learn to do everything. To, you know, your choice, your decision. Allow all to be of the Spirit. Lass zu, dass deine Entscheidungen und deine Wahl immer vom Geist ist. Tu dois laisser tes décisions être en esprit et dans la vérité. 1. Mose 13. Genèse 13. Genesis 13. Let us go and see somebody's choice. Damit wir uns die Entscheidung einer gewissen Person anschauen. Pour qu'on voit la décision d'une personne. And the motive behind this choice. Und das Motiv seiner Entscheidung. Et le motif de sa décision. And see the desire of this man. Und die Wünsche dieser Person sehen. Et les désirs de cette personne. And see what this man value. Dass dieser Mensch gewertschätzt hat. Et c'est que cet homme a apprécié. Lot. We are going to look at Lot. Schauen wir uns Lot an. From verse 5. Lot. 1. Mose 13, Vers 5. Genèse 13. Genèse 13, verset 5. You know where you are might not be comfortable for you. But is that where John is? That is where the Lord wants you to be. Rejoice always. Wenn der Herr dich dort haben möchte, dann freu dich. Et même si tu es quelque part où c'est pas confortable pour toi, mais Dieu veut t'avoir là-bas, tu dois te réjouir. There might be nothing there compared to, you know, where you might even want to be in the flesh. Wo du sein Praise the Lord. You know somebody would prefer to choose palace than under the tree. Jemand wäre lieber im Palast zu leben als unter einem Baum. Il y a des gens qui préfèrent de vivre au palace comparé de vivre sous un arbre. The question should be, well, what does the Lord want for you? Die Frage ist, was will der Herr für dich? Mais la question est, qu'est-ce que veut Dieu pour toi? Praise the Lord. Hallelujah. From verse 5. 5. He said, and Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents. Verse 6. And the land was not able to bear them, that the man dwelt together. Praise the Lord. In verse 2, it said, Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. So also was Lot, because Lot followed Abraham. Amen. Aber Lot Abraham gefolgt ist. Et on peut voir que Lot était aussi riche parce qu'il suivait Abraham. From verse 6 now, and the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. Verse 7. Verse 7. And there was a strife between the herdsmen of Abraham, cattle, and the herdsmen of Lot's cattle, and the Canaanite and the Perizzite dwelt then in the land. Verse 8. And Abraham said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my headmen and your headmen, for we are brethren. We are family. Une familia. Nous sommes une famille. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. Is not the whole land before thee? Separate yourself. Praise the Lord. Hallelujah. I pray thee from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Amen. Amen. Verse 10. And Lot lifted up his eyes. Can you look at it from verse 10? Very interesting. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plan of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plan of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from another. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the motive. You know, the motive of Lot's choice. Is it das Motiv von Lots Entscheidung? On peut voir le motif de la choix. Well-watered land. Ein gut bewässertes Land. Il a ville une plaine du Jordan. A rich land. Ein reiches Land. Un pays riche. Amen. It doesn't matter the country you are. C'est égal welchem Land du bist. Et ce n'est pas important dans quel. What matters is Christ in you. Christ is really there. Dass Christus wirklich da ist. Mais ce qui est important, c'est si Jésus est en toi. You know Abraham. You know the other side was desert, nothing. Die andere Seite war Wüste. Où Abraham, l'autre côté, c'était le désert. Beware of your choice. Aber nimm dich in Acht vor deiner Entscheidung. Mais fais attention de tes choix. Choose everything in the spirit. Wähle alles im Geist. Allow the Lord to help you to take decisions. Lass zu, dass der Herr dir hilft, Entscheidungen zu treffen. Choisis tout en esprit, puis laisse aussi Dieu qu'il t'aide de prendre des décisions en esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And in verse 12, Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the city of the plain and pitched and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked. 13. Can you see? That land was a fertile land, but the people were wicked. Dieses Land war ein fruchtbares Land, aber die Menschen waren bösartig. Before the Lord. Sie waren Sünder vor Gott. Praise the Lord. Sodom était un pays ou bien une ville très riche, mais les gens de Sodom étaient mauvais. You know, Lot was not even used to the Lord. Lot war nicht gewöhnt an den Herrn. Et Lot n'était pas il n'était pas habitué à Dieu. Amen. Amen. He did not even consider the Lord. Er hat den Herrn noch nicht mehr erachtet. Il n'a même pas considéré Dieu. And ask, where do you want me? What do you want me to choose for me? You are the one to choose for me. Und er hat gefragt, Herr, wo willst du mich haben? Du sollst für mich entscheiden. Il n'a même pas demandé Dieu, où est-ce que tu veux que je pars? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see the wicked people and sinners. Amen. Though the land was a fertile land. Ihr seht die bösartigen Menschen, die dort gelebt haben, obwohl das Land ein fruchtbares Land war. Et ils pouvaient voir les gens mauvais, or que le pays était riche. You know, Lot chose in the flesh. Lot hat im Fleisch entschieden, gewählt. That's verse 10, if you look at it. He said, Lord lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord. Can you see his motive? Why he chose that land? Ist hier das Motiv, weshalb er sich für dieses Land entschieden hat? Son motif, pourquoi il a choisi Sodom. His choice was according to the flesh. Seine Wahl war nach dem Fleisch. Et sa choix était guidé par la chair. He was not depending on the Lord. Er hat sich nicht auf den Herrn verlassen. Il ne dépendait pas de Dieu. But there's somebody that was depending on the Lord here. Aber es gibt jemanden, der sich auf den Herrn verlassen hat, und das ist Abraham. Il y avait une seule personne qui dépendait de Dieu, puis c'était Abraham. For him, it doesn't matter where I choose. Ihm ist egal, wo er hingeht. It's somebody getting it. Où est-ce qu'il va aller? It doesn't matter what I have. Es ist egal, was ich habe. C'est pas important ce qu'il a. What matter is I have him. Was zählt, dass ich Jesus habe. Ce qui est important, c'est que j'ai Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. And from verse 14, you can see it, that and the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, after, you get it? Nach der Trennung. Lift up now your eyes and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. Praise the Lord. Amen. Amen. If you depend on him, you never fail. Wenn wir uns auf ihn verlassen, versagen wir nicht. Et quand tu dépends à Dieu, tu ne échoues jamais. You can see Abraham was he was really depending on the Lord. Er hat sich wirklich auf den Herrn verlassen. On peut voir que Abraham dépendait de Dieu. For him it was not what Lot was going to have. Amen. He's supposed to choose first. His senior Lot. Then he said, you choose first. And then, you know, Lord did not even say, okay, no, you are to choose first. Und are you getting it? Abraham war es egal, was Lot wählen würde. Und eigentlich, weil er älter ist als Lot, hätte er sogar zuerst wählen müssen. Aber ihm war das egal, weil er wusste, egal wo ich bin, der Herr ist vorher schon da. Et pour Abraham, ce n'était pas important c'est que Lot pouvait choisir, parce que pour lui, c'était seulement important ce que Dieu disait. Parce que même si Abraham était le grand frère de Lot, on peut voir qu'il n'avait pas causé une dispute. Et puis c'est même Lot qui devait même donner la choix à Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. And also in Matthew 18, we will quickly go there and see some few things. Amen. Matthew 18. We settle cases in the spirit. We settle one another in the spirit. Schlichten Streit im Geist und nicht im Fleisch. On résout des problèmes dans l'esprit, pas dans la chair. If we have problems between one another, let's go there, please, and quickly see what the Lord has for us. Matthew 18. It was one of your homework. I hope you read it. Amen. Who read it? None of you. Praise the Lord. Amen. You can see if I am to mark your exam now, you just feel hopefully. Praise the Lord. Matthew 18 from verse 15. Matthew 18:15. He said, moreover, if your brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Are you getting it? Praise the Lord. How to settle case in the spirit. Wie wir Streit im Geist schlichten. Amen. Comment on résoudre des problèmes en esprit. He did not tell you, go and tell this third person. Er hat nicht gesagt, geh und sag es einer dritten Person. Il n'a pas dit vas-y puis dis ça à une troisième personne. He said, you go straight to that very person. Du gehst direkt zu and dieser Person. Iron things out with he und or her. Klär das. Toi-même, vas-y dans cette personne et puis résoudre ce problème. Again, moreover, if your brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained your brother. Verse 16. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. Are you there, please? Mm-hmm. Mm-hmm. Then verse 17. And if he shall neglect to hear them, take it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Praise the Lord. Hallelujah. He said that person become automatically unbeliever. Diese Person wird zu einem Ungläubigen. Verset 17 nous dit que après avoir plusieurs fois résoudre un problème avec doesn't matter if he's in born again. Il refuse de se repentir, que cette personne devient un croyant. Egal ob wiedergeboren ist. Même s'il est né de nouveau ou pas. How many times do you know the church have set up people here and they still refuse? Are you getting it? Oft hat die Gemeinde hier schon Leute versucht zu schlichten nach dem Geist, aber Leute haben sich dennoch quergestellt. Très souvent l'Église a essayé de résoudre des problèmes entre des gens, mais ces gens-là ont refusé. He said, "Let he be unto thee as an hidden man and a publican." Are you getting it? As an unbeliever, you no longer see that person as a brother. It's no longer one family. We are no longer one family. Wir sind dann keine Familie mehr. Tu ne vois plus cette personne comme ton frère, mais comme un païen. Vous êtes plus une famille. Praise the Lord. Hallelujah. Let us learn to love what Christ loves and hate what he hates. Lass uns lernen, das zu lieben, was Christus liebt, und das zu hassen, was Christus hasst. On doit apprendre d'aimer ce que Dieu aime puis de détester ce qu'il déteste. What he calls them that way. Das, was zu Sachen sagt, benenne sie auch so. La façon comment il appelle des choses, appelle-le aussi. Don't try to bend it, amen. Versuche es nicht schön zu reden. N'essaie pas d'échanger des mots. Be unto, he said, let these people not become unsafe before you. Diese Leute they are strangers, they are foreigners. Heiden sein für dich. They are no longer believers. Sie sind keine Gläubigen mehr. Et les gens là qui refusent de se soumettre, tu dois les voir comme des païens, comme les incroyants. It means the spirit of the Lord departed. It's out of them. Das heißt, der Geist Gottes ist nicht mehr in ihnen. Ça veut dire que l'esprit de Dieu plus en eux. Amen. They are now like the heathen. Und so wie Heiden. Ils sont comme des païens. Praise the Lord. Amen. Then verse 18. 18. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. He's talking to a living church here. Er spricht jetzt zu einer lebendigen Gemeinde. Ici, il parle de une église vivante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, here verse 17 is very, very important here. You can see it. C'est wichtig. Verset 17 est très important. It means those people are not, should not even be in the ministry any longer. Are you getting it? Ça montre que ces they should be driven out. They should be pushed out. Sie müssen dann rausgeschmissen werden, weil sie Heiden sind. Ça montre aussi que ces gens-là doivent être, ils n'ont plus le droit d'être. They are unsafe. Ils sont un païen, ils sont un des incroyants. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. They should be kicked out. Just like Satan was kicked out of heaven. Sie müssen dann rausgeschmissen werden, so wie der Satan rausgeschmissen worden ist aus dem Himmel. Ils doivent être chassés comme le diable a été chassé du ciel. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 18 said, verily I say unto you, whatsoever you bind on earth. He's talking about a living church here. Es geht hier um eine lebendige Gemeinde. A living church. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall lose on earth shall be lost in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't joke with a living church. Deswegen sollten wir eine lebendige Gemeinde ernst nehmen. Talking about the church. Again, I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, verse 18 Again, he said, whatever we bind on earth is bound in heaven. Achtet steht, was immer wir, was immer auf im Erden, auf Erden gebunden ist, ist auch im Himmel gebunden. Et verset 8 nous dit que tout ce que vous entendirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. You can see that he is not even after 1,000 people, million people. So we are 2 or 3 are gathered in my name. Er spricht hier nicht von 1,000 Leuten, die sich verbinden, sondern dort, wo 2 oder 3 Leute sind. Jésus-Christ ne parle pas de 1,000 personnes qui sont dans l'église, mais il a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes en son nom, là il sera aussi. He does not care how many people are in the church. Ihm ist egal, wie viele Leute in der Gemeinde sind. Pour lui, ce n'est pas important combien de gens sont à l'église. For him, it is quality and not quantity. Ihm ist Qualität wichtiger als Quantität. Pour lui, la qualité est plus importante que la quantité. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. People live in the church is not the problem, but the problem is Christ live in the church. Dass Leute die Gemeinde verlassen, ist kein Problem. Das Problem fängt an, wenn der Herr die Gemeinde verlässt. Le problème est pas que quand les gens quittent l'église, mais le problème commence quand Dieu quitte l'église. You know, I told you the other day that you should read Acts 4 and 5. I hope you read it also. Amen. Two people died in the church. Apostelgeschichte lesen sollt und da sind 2 Leute in der Gemeinde gestorben. Je vous ai dit de lire Actes des Apôtres 4 et 5 et là on voit que 2 personnes sont morts. Mais die Gemeinde ging weiter. Mais l'église a continué. Because nobody or nothing can stop a living church movement. Amen. Denn nichts kann die kann das Fortschreiten einer lebendigen Gemeinde stoppen. Et parce que rien et personne peut arrêter l'avance de d'une église vivante. Amen. Amen. You know, Barnabas could not stop Paul's ministry. Barnabas konnte die Gemeinde von Paulus nicht aufhalten. Barnabas nicht pouvait pas arrêter le ministère. In Acts 13. In Apostelgeschichte 13. Acts 18. Let us quickly go through that. The time, let me see, okay. Acts 13, please. Go to Acts 13. Acts 18, 13. Praise the Lord. Amen. Let us live in the Spirit and walk in the Spirit. Lass uns im Geist leben und im Geist wandeln. On doit vivre en esprit et marcher en esprit. A living church is of Christ. Lebendige Gemeinde ist von Christus. Et la vie... l'église vivante et de Jésus-Christ. Amen. And it is not a natural church. It is Christ's church. Es ist keine natürliche Gemeinde, sondern die Gemeinde von Christus, die übernatürlich ist. Es ist pas une église naturelle, mais une église surnaturelle. Acte 13. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Acte 18, verset 2. As the minister to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Paul, are you getting it? For the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Praise the Lord. Hallelujah. Then let's go to Acts 15. Apostelgeschichte 14. On va lire maintenant Actes des Apôtres 15. They were separated for the Holy Ghost to you know to work together. Der Heilige Geist hat sie ausgesondert, damit sie zusammen für den Herrn arbeiten. Et Dieu a choisi ces gens pour qu'ils travaillent. Verse 35 to 40 of Acts 15. Verset Actes des Apôtres 15, verset 35. C'est Paul also and Barnabas continue in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord. You see that? Amen. Amen. They were working together. Sie arbeiten zusammen. Paul et Barnabas travaillaient ensemble. He said with many others also. Verse 36. 36. And some days after, Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord. And see how they do. Are you getting it? And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Verse 38. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them, from Paphilia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed into Cyprus. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Praise the Lord. Amen. Amen. Yeah. Mm. Mm. You know, somebody can even say, why did they even separate if the Holy Ghost is the one that joined them together? Man könnte sagen, was haben die sich überhaupt getrennt, wenn der Heilige Geist sie doch zusammengeführt hat? Et quelqu'un peut même dire pourquoi ils se sont séparés si c'est le Saint-Esprit qui les a unis. Why was it possible for them to separate? Weshalb konnten sie sich like dann trennen, obwohl es vom Heiligen Geist ja gewollt war, dass sie zusammen dieses Werk vollbringen? Comment la séparation pouvait se manifester si c'était le Saint-Esprit qui les a unis? You know, then you have to know that I think I remembered Lucifer in heaven. Amen. He was angel of God. Dann sollst du dich eher an Lucifer erinnern, weil war auch ein Engel Gottes. Quand tu as ces questions, tu dois te rappeler à Lucifer. And he was later kicked out of heaven. Un ange au royaume de ceux après il a été chassé. Und später wurde aus dem Himmel verbannt. You know, one thing with Christ is a freedom of choice. Die Sache bei Christus ist, dass wir einen freien Willen haben. Et avec Jésus-Christ, nous avons la liberté de choix. He can call you, but you have to say yes. Er kann dich berufen, aber wir müssen ja sagen. Il peut t'appeler, mais c'est toi qui dois dire oui. He always needs your cooperation. Er braucht deine Kooperation. Il a besoin de ta coopération. The freedom of choice that he always gives to people, and it seems it's a big problem for people. Aber dieser freie Wille ist oft ein Stolperstein für viele Leute, ein Hindernis. La liberté de choix, c'est très souvent un problème pour les gens. Amen. Mm-hmm. You know, the Holy Spirit was the one that joined them together. That said, separate me, Paul and Barnabas. Derjenige, der gesagt hat, I'm very sure it's the same Holy Spirit that separated them. Paulus und Barnabas sollen für mich arbeiten, aber es war auch der Heilige Geist, der sie dann wiederum getrennt hat voneinander. Bien que le Saint-Esprit a uni Barnabas et Paul ensemble, c'était aussi le même Saint-Esprit qui a causé la séparation entre Barnabas et Paul. Because you know, if you see Paul was the one against what Barnabas was doing. Wenn wir uns Paulus anschauen, he was the one against it. Gegen den Plan von Barnabas. Et quand on lit l'histoire, on peut voir que Paul était contre les décisions de Barnabas. And we can see that he teaches his ministry that even continue. Aber wir sehen, dass die Gemeinde von Paulus dann weitergegangen. Means the Holy Ghost was even involved in that separation. Mais on peut voir que le ministère de Paul continue. On peut voir aussi que c'est le Saint-Esprit qui était involvé. Ça veut dire que le Heilige Geist involvé war bei dieser Entscheidung, bei dieser Trennung. Amen. If it was not coming from the Holy Ghost, it could have affected the ministry of Paul. Da wäre die Trennung nicht vom Heiligen Geist gewollt, dann hätte es den Dienst von Paulus auf jeden Fall beeinflusst. Et si la séparation n'était pas du Saint-Esprit, là, ça voulait aussi influencer le ministère de Paul. You know, no separation could stop Paul's ministry. Keine from moving on. That's Christ's ministry. Den Dienst von Christus aufhalten. Aucune séparation pouvait arrêter le ministère de Paul. And if you look at Paul's ministry, there were a lot of problems here and there. Und wenn wir uns den Dienst von Paulus anschauen, gab es viele Probleme. Et si on voit le ministère de Paul, il y avait aussi beaucoup de problèmes. A lot left him. Viele haben ihn verlassen. Let's go to 2 Timothy. Let's quickly go through some few places. 2 Timothy. 2 Timothée. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Timothy 1, verse 15. 2 Timothy 1, 15. 2 Timothée 1, verset 15. He said, this thou knowest. Are we there, please? Know it, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom the Phigelus and Hermogenes. Amen. Then verse 16 said, and the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus. For he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, all those in Asia, they all left him. All die Leute in Asien haben ihn verlassen. Und tous les gens d'Asie ont quitté Paul. Ont abandonné Paul. Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Timothy 4. In 2 Timothy 4. Okay. 2 Timothy 4. 2 Timotheus 4. 2 Timothée 4. Amen. From verse 11 to 14. Verset 11 à 14. 4. He said, only look with me. Take Mark and bring him with thee. For he is profitable to me for the ministry. For the ministry. Do you see there? Amen. 2 Timotheus 4, 11. Verse 11. Verset 11. Then verse 12. 12. And Tychicus have I sent to Ephesus. Verse 13. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. Verse 14. 14. Alexander the coppersmith did me much evil. You see there? The Lord reward him according to his works. Praise the Lord. Verse 10 kann man auch lesen. Amen. Then verse 10. For Demas have forsaken me. You see it? Mm. Having loved his present world. And is departed unto Thessalonica. Chrysis to Galatia. Titus unto Dalmatia. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in 1 Timothy 1. Let's go to 1 Timothy 1. Verse 20. First Timothy 1:20. And Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Praise the Lord. Hallelujah. They left Paul, and Paul delivered them unto Satan. Sie haben Paulus verlassen und Paulus hat sie dem Teufel übergeben. Amen. Amen. Hyménée et Alexandre. 1 Timothée 1, verset 20. Hyménée et Alexandre, ils ont quitté Paul et c'est pourquoi Paul a livré ces deux-là à Satan. Amen. In 1 John 2, verse 19. 1 Johannes 2, they left John also. Da haben sie Johannes auch verlassen. Amen. You can see it. He's everywhere. Mm. Praise the Lord. Il y a même les autres gens qui ont quitté. But the ministry continues. Aber die Gemeinde. Aber die Gemeinde ging weiter. Mais le ministère continuait. 1 John 2. 1 Johannes 2. Verse 20. 1 Jean 2. Oh, verse 19. Sorry, 19. Verse 19. Verset 19. He said, they went out from us, but they were not of us. Are you getting it? Yeah. For if they had been of us, they would not doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. We thank the Lord that in all these people with their ministry, the ministry that the Lord has for them, they all continue. Ich bin dankbar, dass in all den Diensten, no flesh could stop it. Dass der Herr, dass die Leute weitermachen konnten im Herrn und dass das Fleisch ihren Dienst nicht aufhalten konnten, obwohl Amen. Sie sich von vielen Leuten trennen mussten oder viele Leute sie verlassen haben. Malgré tout ce problème que l'Église a vu, on peut voir qu'aucun chair pouvait aucune chair pouvait arrêter le ministère de Dieu. We have also read that of Abraham and Lot. They separated, but Abraham continued with the Lord. He did not stop. Genauso wie bei Abraham. Lot hat sich von Abraham getrennt, aber Abraham ging weiter mit dem Herrn. Es hat nicht aufgehört. Même Lot s'est aussi séparé d'Abraham, mais le ministère d'Abraham ne pouvait pas arrêter. So also after church must continue. Genauso. Whatever you have been doing here, please let them. The Lord really wants them to continue. Muss auch after church weitergehen. Glory. Die Gemeinde muss weitergehen. Alles ist zu seiner Ehre. Et c'est comme ça, c'est avec after church. Bien qu'il y ait des gens qui ont quitté After Church, ça doit tout continuer au nom de Jésus-Christ. And it must be controlled and directed by Christ and not by person. Amen. Und es muss dirigiert und kontrolliert werden von Christus, vom Heiligen Geist und nicht von einem Menschen. Et ça doit être dirigé et contrôlé par Jésus-Christ et pas par l'homme. It's not about what is good. It's about what Christ wants. Es geht nicht um das, was gut ist, sondern das, was Christus will. Il s'agit pas de ce qui est bien, mais ce que Jésus-Christ veut. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. We close with Matthew 22. Matthäus 22. Matthew 22. Praise the Lord. Hallelujah. On Sunday, we will be going into a designing of the Spirit. Amen. On Sunday, am Sonntag werden wir mit dem neuen Thema anfangen, und das ist designing of the Spirit. Geister unterscheiden. Et le dimanche, on va continuer avec le message de juger l'Esprit. Amen. Amen. Love one really want us to understand this message of discerning of the spirit. Der Herr will wirklich, dass wir verstehen, wie wir Geister unterscheiden. Et Dieu veut qu'on comprenne comment de juger ou bien séparer les esprits. What it is for? Wozu es dient? Amen. Et pour the discerning of the spirit. À quoi ça sert? It's not to choose mates. Und diese Unterscheidung der Geister dient nicht dazu, um sich einen Ehepartner auszusuchen. Et ce n'est pas là pour choisir un partenaire. It is to know the spirit that is directing people's life. Or what is the who is speaking through them. Yeah. It's not to choose, it's not to tell you if somebody is going to church, if somebody is talker, is the that because God knows their flesh. Mm. The discerning of the spirit, you can only know it through the truth. Mm. Without the truth, you can never discern the spirit. Mm. Ohne die Wahrheit kannst du den Geist niemals unterscheiden. Le discernement de l'esprit, c'est pas là pour voir. So we go there on Sunday, amen. Mm. But now let's quickly go through Matthew 22. Mommy, I was not finished. Okay, le discernement de l'esprit, c'est pas là pour voir l'avenir des gens, mais pour dire ce qu'ils font, mais c'est pour juger qui à travers pour juger l'esprit qui parle à travers des gens. On va parler de ça le dimanche. Praise the Lord. And Jesus answered from verse 1. Matthieu 22 verset 1. And spake unto them again by parable and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. He's talking about the ministry. Es geht um die Gemeinde. Amen. De l'église. And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Verse 4. Again he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner. He has prepared everything for you in the living church. Er hat alles für dich vorbereitet, come there, Gemeinde. And be fed. Komm and allow him to feed you. Und werde satt. He's talking about the living church. Jésus-Christ a tout préparé pour toi dans une église vivante. Va là-bas et puis sois nourri. Amen. Mm-hmm. Again, send forth, verse 4. Other servants telling them, which are bidding, behold, I have prepared my dinner, and my oxen and fatling are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Verse 5. But the main light of it is that this ministry, you're inviting people to into this ministry. Wie so du der Leute in die Gemeinde einlädst, damit sie satt gemacht werden von der Wahrheit, aber sie machen sich vielleicht schlussig und nehmen das nicht ernst. Amen. But the man light of it and went their ways. One to his farm, another to his merchandise. Verse 6. And the remnant took his servant and entreated them spitefully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their cities. Then said he to the servant, the wedding is ready, but they which were bidding were not worthy. Go ye therefore into the highway, as many as ye shall find, bid to the marriage. Verse 10. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they had found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. Verse 11. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, friend, how comest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servant, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Praise the Lord. Amen. So we close with that. Amen. Amen. I cannot, if I go into the teaching of that, we will not close today. Amen.